Die Inflation 1923 und die Erfahrung von Armut und Hunger machten Deutschland dann bereit zu jedem fantastischen Abenteuer, besonders im Kollektiv. Gesucht, eine Erlösung von Mühsal und Demütigung durch billigen Massenrausch. Die Pflicht, gegenüber Vaterland und Familie, seinen Mann zu stehen, war für viele Deutsche unerreichbar geworden. Einzige Stimulanz eines gekränkten Selbstbilds schien das Kriegerische. Eine produktive Tiefengeschichte gab es nicht, und genau diese Lücke füllte Hitler. Als Hitler 1933 die Macht übernimmt, fasziniert die Deutschen laut Haffner erst der Zauber des Ekelhaften, dann aber befolgt eine ganze Gesellschaft dessen Narrativ, selbst viele seiner ursprünglichen Feinde. Ein Vorgang, wie er sich in mythischen Zeiten abgespielt haben mag, wenn ein geschlagener Stamm seinem offenbar ungetreuen Stammesgott abschwor und den Gott des siegreichen Feindesstammes zum Schutzherrn erwählte. Sankt Marx, an den man immer geglaubt hatte, hatte nicht geholfen. Sankt Hitler war offenbar stärker. Endlich hatte man wieder eine starke In-Group, einen Mythos und vor allem ein Ziel für die alte Tiefengeschichte von der Pflicht. Wer nicht mitmachen wollte, ging in die innere oder äußere Emigration. Eine narrative Flucht vor dem aufziehenden Grauen des Totalitarismus sieht Haffner auch in der Konjunktur von Kindheitserinnerungen, Familienromanen, Naturlyrik zwischen 1934 und 1938, eine Literatur von geradezu penetranter Innerlichkeit und Zeitlosigkeit, wie auf Verabredung massenhaft hergestellt inmitten von Aufmärschen, Konzentrationslagern, Munitionsfabriken und Stürmerkästen. Gleichzeitig beklagt er, wie wenige sich noch leisen oder lauten Widerstand getraut hätten, wie schnell ganze gesellschaftliche Gruppen resignierten. Als das Nazi-Regime erst einmal installiert war, profitierte es vom tief verinnerlichten Obrigkeitsdenken einer gehorsamen Nation.